Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Herzlich willkommen zu den Wundern des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir hatten schon gelernt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch mit den Menschen, mit den Tieren redet und die Tiere mit ihm reden. Aber diesmal ist ein bisschen anders. Hört die Geschichte hin. Abu Sa'id al-Khudri berichtet diese Geschichte. Sagt, es gab eine Jüdin, sie gab vor, gutmütig zu sein. Und bereitete ein schönes Essen für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor. Und dabei fragte sie die Leute, was mag der Prophet am meisten? Und sie sagte, entweder die Pfoten oder die Schulter. So hat sie ein Festmahl vorbereitet und hat speziell diese Sachen hervorgehoben und hat, nachdem sie gekocht und gebraten hat, in diese Sachen auch Gift reingemacht. Sie wollte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam töten. Subhan al-Malik. Daraufhin hat sie den Propheten eingeladen mit ein paar Sahaba und sie sind zu ihr hin. Ja, und sie wollten davon essen. Und die Sahaba fingen schon an, davon zu essen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat geschaut nach einer Schulter oder nach einer Pfote, fand ein Stück Pfote, hat das zerbrochen und wollte das in seinen Mund tun. Und sie hat ein Stück davon abgebissen und dann hat er innegehalten und sagte sofort zu den Sahaba, hört auf zu essen, hört auf zu essen. Ja, und dann haben sie aufgehört zu essen. Er sagte, was ist los? Er sagte, dieses Stück Fleisch hat mir gesagt, dass das Schaf vergiftet ist. Allah Akbar. Nicht das Schaf, das lebt, redet mit dem Propheten. Nein, das schon geschlachtet wurde, das gekocht und gebraten wurde. Das redet mit dem Gesandten Allahs. Naam, das redet mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er warnt ihn davor. Subhan al-Malik. Er warnt ihn davor und sagt ihm, dass es vergiftet ist. Subhan al-Malik. Was für ein Wunder. Nicht nur lebendige, sondern auch schon verstorbene Sachen. Rede mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, ja, das tun sie. Subhanallah. Dieses Schaf hat das Leben vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gerettet. Und als man diese Jüdin genommen hat und gefragt hat, warum hast du es getan oder hast du darin Gift getan? Da sagte sie, ja, habe ich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, warum hast du das gemacht? Warum hast du das getan? Sie sagte dann, ich wollte dich testen. Wenn du ein Prophet bist, dann wird dir das nichts ausmachen. Ja, wenn du wahrhaft ein Prophet bist, wird es dir nicht schaden. Und wenn du ein Lügner bist, dann sind wir dich endlich los. Subhanallah. Ja, und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala wird dir niemals Macht über mich geben. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah beschützt dich von den Menschen. Subhanallah, sagt er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten sallallahu alaihi wa sallam vor diesem Gift bewahrt, dadurch, dass dieses Stück Fleisch vom Schaf zu ihm gesprochen hat. Subhanallah Malik. Was für ein Wunder. Was für eine Rettung. Sallallahu alaihi wa sallam. Inshallah ta'ala abonniert, liebe Geschwister, diesen Kanal, damit ihr mehrere Wunder noch mitbekommt vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und viele andere Inhalte und verteilt ihn, damit viele davon profitieren. Bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Bis zum nächsten Wunder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.